WDR Fernsehen und in 1 Live. Meldet uns über 1live.de oder ruft an 0800 220 50 50. Live. Domian. So, liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen im 1 Live Talk Radio. Freitagnacht, Freitemennacht, Freitemenausgabe. Ihr könnt euch gerne melden, wenn ihr euch mit mir unterhalten wollt, egal über welches Thema. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Und die erste Anruferin heute Nacht ist die Katja. Die Katja ist 50. Guten Morgen, Katja. Guten Morgen, Domian. Hallo, Katja. Schön, dass du da bist. Ja. Über was reden wir dabei? Wir reden darüber, dass ein Mann am 7. September Suizid begangen hat. Am 7. September, das heißt vor ein paar Wochen. Richtig, ja. Was hat er genau gemacht? Mein Mann hat sich aufgehangen. Wo hat er das gemacht? Wir wohnen hier in Bayern und er hatte ein Lieblingsweiher, wo er immer baden war. Und dort hat er sich Leben genommen. In der Natur draußen? Ja. Wer hat ihn gefunden? Die Polizei. Ich habe ihn als vermisst gemeldet. Also er war in der Klinik. Er war seit Ende April in der Klinik. Wir haben gemeinsam entschieden, dass er dahin geht, weil Depressionen da waren. Eine psychosomatischen Klinik, eine Psychiatrie? Ja, ja. Richtig. Mhm. Richtig. Ja. Und er ist aus der Klinik, abgehauen, entflohen? Nein. Er hatte Anfang August gewechselt in die Tagesklinik. Mhm. Das wollte er so. Es ist mit mir nie besprochen worden. Wie gesagt, also mein Groll ist eigentlich sehr auf die Klinik. Aber das sage ich dir dann. Er ist Anfang August in die Tagesklinik gewechselt und ist jeden Tag selber mit dem Auto gefahren. Ich war dagegen, aber wenn der Patient entscheidet, er kann Auto fahren, dann ist das so. Mhm. Das war der Stand der Klinik. Und ist am 7. ganz normal früh losgefahren, wie immer. Und ist nicht in der Klinik angekommen, hätte früh um 5:08 dort sein müssen. Und 9:30 hat mich dann die Klinik informiert, dass er nicht da ist. Um 9:30 hat die Klinik angerufen, er ist nicht da. Um wie viel Uhr hat man ihn dann gefunden? 16:04 Uhr. Musstest du dorthin fahren und ihn identifizieren? Nein. Hast du ihn denn nochmal gesehen? Ja, das habe ich gemacht. Das musste ich machen. Mit meiner ältesten Tochter. Musstest du das für dich machen oder von der Polizei aus? Für dich? Nein, für mich. Wie war das für dich? Es war sehr schwierig im Vorfeld. Aber in dem Moment, wo ich da war, war es nicht schlimm. Wo hast du ihn gesehen? Bei einem Bestatter? Also bei uns hat man diese Aussegnungshalle, sagt man in Bayern oder... Ja, diese Trauerhalle und daneben gibt es da nochmal eine Räumlichkeit, wo man sich verabschieden kann. Und dort. Und da warst du dann zusammen mit der Tochter? Ja. Die Tochter ist wie alt? 27. Ja. Dieses visuelle Begreifen war so wichtig. Ne? Mhm. Das ist für viele Menschen sehr wichtig, noch einmal mit dem, vielleicht mit dem Toten auch alleine zu sein oder ihn anzuschauen. Ja. Um das wirklich auch zu verstehen, der Mensch ist jetzt von uns gegangen, ist tot. Richtig. Du hast gerade schon gesagt, dass er unter Depressionen litt und dass er offensichtlich große seelische Probleme hatte. Es war sehr schwierig. Also es fing 2012 an mit Tinnitus. Da haben wir damals auch versucht, eine Reha für ihn zu bekommen. Die ist dreimal abgelehnt worden. Da hat man sich schon sehr alleine gelassen gefühlt und als wir ihn Ende April dann, also diese Entscheidung haben wir gemeinsam getroffen, in die Klinik zu gehen. Wir hatten einen sehr guten Hausarzt, der ihn dann auch so ein bisschen hinterfragt hat und da habe ich das erste Mal von Suizidgedanken gehört, ne? Die da schon sehr klar waren, auch diese Vorstellung, wie er aus dem Leben gehen wollte. Die genauso konkret waren, wie es dann passiert ist? Richtig. Ganz das hat er dir gegenüber aber im Einzelgespräch nie gesagt. Er hat mir am Ja. Er war ja in der Tagesklinik. Hattest du den Eindruck, dass es ihm jetzt in den letzten Wochen sogar vielleicht ein bisschen besser wieder ging? Also es war sehr schwierig, weil Anfang August ist seine Mutti verstorben. Mhm. Sie waren sehr krank und 79 Jahre. Ich bin dann, also das war genau dieser Zeitpunkt, wo er in die Tagesklinik gewechselt ist. Ich bin dann hingefahren und habe meinem Schwiegerpapa geholfen, die Oma zu pflegen. Und sie ist auch in diesen Tagen, wo ich da war, dann eingeschlafen. Mhm. Und für ihn war das Problem, dass er nichts empfinden konnte. Dass er nichts er hatte keine Gefühle. Ja. Ja, er hatte keine Gefühle. Das war das, was er mir gesagt hat. Diese Medikation hat ihn so verändert, dass er nichts fühlen konnte. Mhm. Und das war für ihn ein ganz großes Problem. Es hat den Tinnitus wahnsinnig verstärkt. Mhm. Und wir haben dann eben, wie gesagt, ich habe versucht, 18 Wochen lang einen Termin zu bekommen in der Klinik, um selber mal als Angehöriger dort vorsprechen zu dürfen. So lange hat das gedauert? Die Klinik ist der Meinung, oder der diese Station führt, diese Geschichte muss von dem Patienten initiiert werden. Mhm. Das soll mal jemand können mit schweren Depressionen. Allerdings. Ja. Hat dein Mann irgendwas hinterlassen für dich? Nein. Nichts? Wir hatten am Sonntag noch ein Gespräch, also wir haben Samstag ganz normal auch Gartenarbeit gemacht und dann hat er gefragt, zufrieden mit unserem Tagwerk. Ich gesagt, ja klar, alles, was wir zusätzlich schaffen, ist natürlich toll. Ne? Mhm. Und am Sonntag hat er mir dann gesagt, die Klinik hat seinen Willen gebrochen, er kann so nicht weitermachen und er will so nicht weitermachen. Und da nun über diese lange Distanz, ich sag mal, auch ich nicht mehr so stark war, hat mich dann natürlich auch ziemlich gebeutelt und ich habe dann sehr geweint. Ne? Mhm. Und dann saß er bei mir und hat mir gesagt, alles wird gut, wir kriegen das wieder hin. Mhm. Und dann ist er Montag früh losgefahren. Was überwiegt im Moment? Die Verzweiflung, die Trauer oder auch ein wenig Zorn auf ihn oder auf das Gesundheitssystem? Also, Zorn auf meinen Mann habe ich nicht. Ja. Weil nachdem ich bei ihm war, habe ich gesehen, dass es für ihn keine andere Lösung gab. Mhm. Er war so zufrieden, so mit sich im Reinen. Also das fände ich, wäre ihm nicht gerecht. Ja, aber für mich, ich höre daraus, was du vorhin erzählt hast, schon ein Zorn auf die Ärzte, richtig, auf die Behandlungsformen und so weiter. Ja, richtig gut, weil ich habe im Mai dann festgestellt, dass unsere jüngste Tochter, 16 Jahre, sich ritzt. Dass sie was? Und es sich ritzt, ne, wie die Mädchen in dem Alter sich halt selber verletzt. Ach, ritzt, ja. Mhm. Ja, und habe dann versucht, in der Klinik anzurufen und nun mir Hilfe zu holen. Ne? Ich sage, ich habe ein Problem. Also in dieser selben Klinik, in der dein Ja, Mann, ja, natürlich. Ja. Und seine Psychologin hat mir dann gesagt, nö, wir behandeln nur die Patienten, sie müssen sich Hilfe von außen suchen. Mhm. Also ja, das habe ich versucht. Ja, ich höre daraus, ein halbes Jahr. Ich höre daraus, dass du das Gefühl hast, irgendwie alleingelassen worden zu sein. Richtig. Mit auch der großen Problematik deines Mannes. Komplett. Wie alt ist dein Mann geworden? 54 Jahre. Ja. Wie lange wart ihr verheiratet? 28 Jahre. Mhm. Glücklich verheiratet. Wie lange litt er unter diesen seelischen Belastungen? Also ich selber habe es erst im Februar gemerkt, dass es ihm nicht gut geht, weil ich habe 2014 im Januar auch meinen Job aufgegeben. War sehr schwierig, ich sag mal auch durch Mobbing. Mhm. Hab dann aber mich beruflich neu orientiert. Mhm. Mein Arbeitsplatz war allerdings fast 500 Kilometer weg von zu Hause. Hab nebenbei jetzt noch eine Ausbildung gemacht, die mich sehr gefordert hat. Das klingt nach einem sehr anstrengenden und bewegten Leben. Richtig. Und dann noch einen kranken Mann an der Seite. Richtig. Mhm. Genau. Und da ist mir das nun die ersten Monate nicht so bewusst gewesen, weil selber mit Ausbildung mit 50 ist ein bisschen schwierig. Ist ne? klar, dann kriegt man das nicht alles so mit, was um einen herum passiert. Richtig. Und wenn man dann noch 500 Kilometer weg ist. Ja, mhm. Das war jetzt nicht jede Woche. Ich habe eine Woche zu Hause gearbeitet und eine Woche dann da. Mhm. Und im Februar habe ich dann gefragt, was los ist. Und da hat er eben gesagt, dass es ihm nicht gut geht. Und dann haben wir das versucht mit vielen Gesprächen und so, wie wir es eigentlich immer ganz gut hingekriegt haben. Wir haben das auch immer offen kommuniziert. Mhm. Ich halte nicht davon, Gerüchte irgendwo zu Weißt du, in Katja, die Welt zu setzen, in der Dramatik und in der Trauer, die ich jetzt höre aus deinem Leben, hast du gerade etwas gesagt, was ich etwas tröstlich finde. Du hast gesagt, es war für ihn schlüssig, es war für ihn folgerichtig, dass er das gemacht hat. Und ich glaube, du hast gerade sogar so etwas gesagt, dass er so eine Art Frieden jetzt gefunden hat. Habe ich das richtig verstanden? Das empfinde ich so, ja. Aber der zurückbleibt, steht vom Berg Trümmern. Das stimmt. Machst du dir in irgendeiner Form auch selbst Vorwürfe? Ja, definitiv. Dass du nicht genau hingeguckt hast, dass du nicht genug gemacht hast? Nee. Dass ich an dem Sonntag nicht stark genug war. Dass du an dem Sonntag nicht was? Stark genug für ihn. Wobei, Katja, ich meine, das sage ich dir wahrscheinlich, das weißt du auch selbst. Wenn du an dem Sonntag stärker gewesen wärst, wäre es vielleicht ein anderer Sonntag gewesen. Ja, ich glaube, der Kopf weiß das, aber nicht das Herz. Ich glaube, auch nach so vielen Gesprächen hier über diese Thematik, dass wenn jemand einen Suizid begeht, das ist ja immer eine Erschütterung, eine existenzielle Dramatik ohnegleichen, dass das fast nie zu verhindern ist, dass sich das ganz lange angebahnt hat und dass ein Außenstehender oder auch die Angehörigen mit noch so viel gutem Willen und Hilfsbereitschaft diesen Menschen nicht hätten davon abhalten können. Das ist fast immer die Erkenntnis, wenn ich so etwas höre. Für mich ist schlimm. Du forderst dann einen Arztbericht an und dem steht dann drin, dem Patienten ging es ja sogar besser, er wollte wieder arbeiten gehen. Das finde ich, da stehe ich auf deiner Seite. Das würde mich auch sehr, du bist da nicht schuld. Aber Schuld, wenn man von Schuld sprechen kann, zumindest die Fachleute, die genauer hingeguckt haben und die hätten das wittern müssen. Die haben die Komplexität des Krankheitsvorfalls auch überschauen müssen. Ja. Gab es schon die Beerdigung, Katja? Ja. Die haben wir gemacht und für mich war auch wichtig, dass das Grab fertig ist, dass ein Stein steht, dass einfach mein Mann dahin kommt, wo ich sage, dass, ja, wie, es klingt bescheuert, aber wie ein Zuhause, ne? Dass man weiß. Da ist er und da kann man hingehen. Ja. Hast du Menschen, mit denen du dich austauschen kannst im Moment? Ich habe durch diese Situation, ich habe dann in der Woche drauf das Auto meines Mannes angefahren. Also ich betrachte es wie ein Zeichen und habe dann jemand gefunden, die da Ähnliches durchlebt wie ich. Du hast mit dem Auto jemanden angefahren? Nicht jemand, ich bin aus der Garage gefahren und habe das Auto angefahren. Ach so, okay. Und bist dadurch und mit jemandem in Kontakt gekommen? Richtig. Ja. Genau. Liebe Katja, es tut mir total leid, es tut mir wirklich tief leid, was du erzählst. Es tut mir sehr leid für die Leidenszeit deines Mannes, wenn man sich versucht, in ihn hineinzuversetzen, was er mitgemacht hat und was in ihm vorgegangen ist, die letzten Stunden und Minuten. Das ist ja ungeheuerlich. Und es tut mir jetzt natürlich für dich auch leid, als die Hinterbliebene. Mir läuft jetzt ein bisschen die Zeit weg. Ja, ich weiß. Ich möchte auf jeden Fall, dass meine Psychologin jetzt mit dir spricht nochmal. Ja. Bist du einverstanden damit? Ja, natürlich. Ja. Von meiner Seite aus wünsche ich dir viel Kraft und Zuversicht und alles, alles Gute. Danke, Domian. Und versuche im Sinne deines Mannes zu leben. Ich glaube, das ist immer eine gute Leitlinie, wenn man gerade jemanden verloren hat. Ja, das sagst du leichter, wie sie es tut, ne? Bitte? Das sagt sich leichter, wie sie es tut. Naja, klar, das ist mir völlig klar, Katja. Ich bitte dich aufzulegen und du wirst von Magdalena gleich zurückgerufen. Alles klar. Von Herzen alles Gute, Domian. Katja. Tschüss. Ja, danke. Tschüss. Ihr Lieben, wenn ihr uns diese Woche begleitet habt oder vielleicht sogar zufällig am Montag dabei wart, am Montag hatten wir eine sehr nette Anruferin, 17 Jahre alt, Celia hieß sie. Celia war schwerst Mukoviszidose erkrankt, hat große Angst auch um ihr Leben und um ihre Gesundheit und sie rief aus dem Krankenhaus an. Und Celia hatte gestern den 18. Geburtstag Und wir haben darüber gesprochen. Und sie wünschte sich so sehr, dass sie an dem 18. Geburtstag wenigstens für einen Tag nach Hause kann, um da ihren Geburtstag zu feiern, weil sie dauerhaft jetzt noch nicht aus dem Krankenhaus heraus darf. Und wir haben heute eine Mail bekommen von ihr und da hat sie uns geschrieben, dass sie in der Tat gestern von 12 bis 20 Uhr zu Hause sein durfte und mit ihrer Familie und ihren Freunden ihren Geburtstag gefeiert hat. Und ich möchte von dieser Seite aus auch nochmal herzliche Grüße sagen und herzliche Glückwünsche nachträglich zum Geburtstag und auch meine Wünsche nochmal wiederholen vom Montag, nämlich die allerbesten Genesungswünsche, dass du doch wieder so einigermaßen auf die Beine kommst und ja, und dass die Krankheit doch noch lange möge stillstehen und sich nicht weiterentwickeln. Meine Liebe, alles Gute, viel Glück und viel Gutes wünsche ich dir. So, jetzt geht's weiter mit der Eva und die Eva ist 26. Guten Morgen, Eva. Ja, hallo Domian. Hallo Eva. Ich bin aufgeregt. Ich gucke deine Sendung schon super lang, wollte ich erstmal sagen, und ich finde super, was du machst. Dankeschön. Und ja, also mein Thema. Also ich möchte erstmal so grundsätzlich oder möchte grundsätzlich mal deine Meinung hören zu den Amokläufen in Amerika. Ja. Da war ja jetzt wieder vorgestern, glaube ich, so ein Fall. Ja. Erstmal schrecklich, also für die Leute auf jeden Fall. Und immer und immer und immer wieder passieren diese Sachen in Amerika. Genau, das ist halt auch der Punkt. Also ich denke, in erster Linie ist es einfach ein Problem mit den Waffen bei denen. Ich glaube, das ist das Hauptproblem, ne? Die wollen es halt nicht verstehen. Mhm. Und die Leute sagen, wir brauchen mehr Waffen und was total schwachsinnig ist. Also ich meine, da muss man Mensch verstehen. Mhm. Und selbst Obama, der immer wieder versucht hat, die Waffengesetze etwas zu verschärfen, rennt da gegen Betonwände. Und ich glaube, da können noch 1000 Leute umkommen durch Amokläufe. Es wird sich in Amerika nichts ändern, weil das so eingebrannt ist in der Tradition dieser Gesellschaft, dass halt jeder eine Waffe bei sich trägt. Genau, das ist halt so das Problem. Und für mich ist es, also mich verbindet, oder ich habe eine Verbindung in dem Sinne dazu, das habe ich auch eben schon dem Kollegen gesagt, der war ein bisschen geschockt. Also ich hatte selbst, war auch selbst in der Psychiatrie, weil ich selbst auch psychisch krank bin. Mhm. Und ich kann das Gefühl verstehen von den Leuten. Also ich will nicht sagen, dass ich es nicht gutheißen, und aber von den Leuten, die das machen, für mich ist es nicht so. Die Leute sagen immer, das ist böse, also es ist irgendwie das Böse in Person, das glaube ich halt nicht. Du kannst also erahnen, was in einem Menschen vorgeht, der so etwas tut. Ich glaube schon, ja. Dann erklär es uns mal, führ es uns mal ein bisschen näher. Also da geht jemand in eine Schule oder irgendwo hin, macht die Tür auf und ballert 30, 50 Leute nieder, erschießt, ermordet diese Menschen. Genau, ja, einfach, ich denke, es ist, wenn sich jahrelang irgendwas zusammenstaut. Und es gibt eigentlich keinen Schuldigen außer die Gesellschaft. Also für einen selber. Man sieht den Fehler ja nicht an sich selber, oder man sieht ja Probleme, man reflektiert die ja dann irgendwann auf die anderen. Das ist immer so leicht zu sagen, ja, die Umwelt ist schuld, die Gesellschaft ist natürlich schuld. Natürlich, also ich sage auch nicht, dass das korrekt ist, aber ich kenne halt das Gefühl, also ich hatte auch oft das Gefühl, also teilweise die Welt ist einfach total krank. Ich bin total normal und nur kein anderer, also aber erklär dir mal, versuch mal zu erklären, wenn du eine Ahnung hast, wenn man, das sind ja Menschen, die frustriert sind, die enttäuscht sind, die verletzt worden sind vielleicht, die gedemütigt wurden von anderen. Warum lassen die dann ihren ganzen Hass an vollkommen unschuldigen Menschen aus? Weil sie es vielleicht gar nicht, überhaupt nicht mehr anders rauslassen können. Also ich stelle es mir halt, so einen riesen Befreiungsschlag vor für die Leute. Ich kann jetzt auch nicht den ganz genau erklären. Es ist ja, man kann das ja auch nicht wirklich erklären. Nee, und aber ich denke halt auch, es wird zu wenig darüber gesprochen. Also zu wenig die Gründe, klar, da kommt dann irgendwas so im Fernsehen. Sieht man dann einen Bericht, ja okay, das war irgendwie, der war immer so ein Einzelgänger und sowas. Das ist ja meistens so. Aber die Leute sagen immer, die stempeln das immer so ab, ja, der ist einfach böse. Mhm. Als würde er nicht zu als wäre es kein Mensch. Mhm. Die Leute sagen, es ist ein Monster. Mhm. Und ich denke, das ist halt einfach nicht der richtige Umgang damit. Du versuchst zu erklären, dass in diesen Menschen etwas Dramatisches vorgeht. Du versuchst zu erklären, dass diese Menschen letztendlich tief krank sind. Und aus dieser, ja, ich denke, kann man so sagen, ja. Also aus dieser seelischen Erkrankung heraus, ja, Wobei man dann immer geneigt ist, wenn man sagt, das ist eine seelische Erkrankung, hat das auch immer sowas, es entschuldigt negativ das Ganze, es darf es aber nicht entschuldigen. Man kann es vielleicht erklären. Genau, ja, also ich meine, das ist halt immer dieses Schwierige, ne? Also ich würde jetzt auch nie, also ich will auch jetzt nicht, dass die Leute dann sagen, sagt man ja immer wieder, ja, jetzt wird immer gesagt, die psychisch Kranken sind gefährlich. Ich meine, das ist ja auch Blödsinn. Also ist natürlich grundsätzlich völliger Blödsinn, aber oftmals sind natürlich solche Gewalttäter in der Täter oder ja, Menschen, die das tun, wirklich seelisch krank. Wir erinnern uns an den schlimmen Flugzeugabsturz der German Genau, Airlines. Ja. Es ist ja auch fast ein Amoklauf. Nicht fast, es ist ja ein Amoklauf. Es ist einer, ja klar. Also es ist genau dasselbe. Das ist dasselbe, ja. Wie gesagt, es ist schwierig, da den Zusammenhang zu erklären, weil dann halt immer wieder gesagt wird, ja, das bedeutet im Rückkehrschluss, alle, die psychisch krank sind, sind gefährlich und das ist ja Schwachsinn, das nur mal gesagt ist. Aber wir beide sind uns einig, man kann die Welt und die Menschen nicht schnell grundsätzlich verändern, sodass alle gute Chancen haben und ein gutes Leben führen können. Nee, das ist ein ganz großer, komplizierter Prozess. Was man aber sehr schnell ändern könnte, von heute auf morgen, ist ein Verbot der Waffen. Ganz genau, weil das meine ich auch, und das habe ich auch zu dem Kollegen gesagt, für die Amerikaner ist es ja auch ganz normal, dass sie Waffen im Haus haben. Und wenn ich mir vorstelle, mir geht es richtig schlecht und ich bin irgendwie am Ende und es ist so ein einfacher Weg. Also das ist ja, wenn jetzt Bomben zum Beispiel ganz normal zugänglich wären für jedermann, so wie Waffen in den USA, natürlich gäbe es katastrophale Vorfälle, furchtbarste Vorfälle. Natürlich, weil es gibt halt immer Leute, die sag ich mal, wütend und verstört genug sind, um sowas zu machen. Mhm. Und ich verstehe nicht, dass die Amerikaner das nicht verstehen. Ich glaube, da muss man tief in die amerikanische Historie gehen und in die amerikanische Seele. Die kennen das halt nicht anders. Die haben das Land erobert, die hatten einen Colt am Gürtel, so war es. Ja, aber das ist ja der Punkt, die hatten einen Colt. Aber man kann ja einen Colt nicht mit einer halbautomatischen oder mit einer automatischen Waffe vergleichen. Ja, aber die Zeiten haben sich geändert und heute ist es eine halbautomatische Waffe eben. Ja, aber also ich meine, sie sagen ja dann immer, ja, die haben das ja bei denen in ihrem Gesetz. Also ich glaube, das ist bei denen ein ganz wichtiges Gesetz mit denen. Jeder hat das Recht, eine Waffe zu tragen. Aber das wurde zu Zeiten geschrieben, wo man vielleicht mit einer Pistole mal einen erschießen konnte wo man in den Raum reingehen konnte und einfach um sich ballert. Also das ist ja auch so. Da sind wir froh, dass in Deutschland die Gesetze viel schärfer sind. Genau, das denke ich auch. Kann man wirklich sagen, dass wir da ein vorbildliches Land sind. Ja, aber sie wollen es leider, glaube ich, trotzdem nicht wirklich verstehen. Also ich glaube, da kann man mit Statistiken kommen. Nein. Da habe ich auch keine Hoffnung, dass das schafft kein Präsident. Leider, ja. Vielleicht in 100 Jahren mal, aber solange wir alle, die wir jetzt hier noch leben, glaube ich, das wird sich da nicht ändern. Wir hören es immer wieder und die nächste Bluttat ist programmiert. Wir werden es in einem halben Jahr oder ein paar Monaten schon wieder erleben. Die Empörung ist groß, alle halten große Reden und die Betroffenheit wird gezeigt, aber dann geht es wieder weiter wie vorher. Genau, es wird, wenn was passiert, wird immer erstmal viel geweint und aber wirklich angegriffen, angefangen, was zu ändern wird nicht. Ja. Eva, du hast dich zum aktuellen Thema geäußert. Dazu danke ich dir vielmals. Drumian, kann ich noch ein Autogramm von dir haben? Sehr gerne. Wir rufen dich nochmal an wegen deiner Anschrift. Okay, super. Alles Gute. Danke. Eva, jo. Ciao. Tschüss. Tschüss. 0800 220 50 50 und hier ist der Christoph. Der Christoph ist 54. Guten Morgen, Christoph. Hallo, Christoph. Hallo? Ja, da ist er. Hallo, Christoph. Ich hoffe, du hörst mich jetzt. Ja, ich höre dich. Das ist sehr schön. Ich höre dich auch sehr gut. Dann können wir loslegen. Weswegen hast du angerufen? Wegen Alkoholismus und was es einfach für Folgen hat. Das heißt, du bist Alkoholiker. Ich bin Alkoholiker, ja. Bist du besoffen gerade? Nein. Nein. Wie lange bist du schon Alkoholiker? Seit 30 Jahren. Seit 30 Jahren? Ich habe ganz früh angefangen damit. Und das Schlimme ist dabei, dass einfach sich die Persönlichkeit einfach völlig verändert hat. Wie hat sich die Persönlichkeit verändert? Na, ich war ein netter Junge irgendwie so und durch das Saufen hat sich einfach verändert. Na gut, aber das ist wie eine Wiedergeburt. sozusagen. Na, Wiedergeburt klingt schon fast zu positiv. In welcher Hinsicht? Nein, es ist überhaupt nicht positiv, sondern einfach, wenn alles, was du gelernt hast, auf einmal eben ganz, ganz komisch wird. Also verändert. Heißt das, du bist aggressiver, stumpfer? Alles, was du stumpfer. Als Kind gelernt hast, zählt nicht mehr und du musst ganz von vorne anfangen und das ist irgendwie ganz, ganz komisch. Das ist ziemlich merkwürdig. Beziehst du das auch auf Wesensveränderungen? Wie bitte? Beziehst du das auch auf Wesensveränderungen? Ja, absolut. Und das meinte ich gerade. Bist du aggressiver geworden? Bist du stumpfer geworden? Nein, überhaupt nicht aggressiv. Aber wie hat sich das Wesen denn verändert? Man stumpft, also ich bin einfach abgestumpft. Mhm. Durch familiäre Vorfälle bin ich einfach abgestumpft. Bist du im Moment ein trockener Alkoholiker? Ja. Seit wann schon? 6 Wochen. Oh, das ist noch nicht lange. Nee, das ist überhaupt nicht lang. Wie oft warst du denn schon mal in diesen 30 Jahren trocken? Immer mal, manchmal irgendwie 1,5 Jahre, immer. Dann wieder nicht. Und mhm. Wie viel hast du denn bis vor 6 Wochen so täglich getrunken? 2 Flaschen Wodka am Tag. Boah. Warst du in einer Entgiftung? Ja, alles durch. Langzeittherapie und. Na, ich meine jetzt vor 6 Wochen. Warst du da erneut in einer Entgiftung? Nee. Wie bist du dann jetzt davon weggekommen, von den 2 Flaschen? Ich mache das alleine zu Hause. Trinke einfach 6 Liter Wasser. Du hast entschieden, von heute auf morgen, morgen trinke ich keine 2 Liter Wodka. Ja, genau. Und das genau. hat geklappt? Ja. Du trinkst ganz viel Wasser? 2 Liter ist ja noch nicht so viel. 6 Liter. 6 Liter, okay, Entschuldigung, habe ich falsch verstanden. Wie geht es dir denn dabei, wenn du selbst diese Tortur alleine durchziehst? Wahnsinnig viel Schmerzen. Wo sind die Schmerzen? Ich finde mich nicht wieder. Ich habe kein Gefühl mehr. Ist das im Moment? Kein Gefühl mehr zu meiner Person. Ja. Hast du im Moment auch noch Schmerzen? Im Moment nicht, nee, nein. Wie geht es dir seelisch im Moment? Bin einfach nur wahnsinnig traurig. Bin einfach nur traurig. Dass alles so ist, wie es ist. Ja. Einfach so. Warum hast du in diesen vielen Jahren so viel getrunken, Christoph? Das fing an damit, dass ich einfach eben. Ich wollte immer alles haben, also einfach zu viel auf den Punkt gebracht. Also eine Überforderung. Ich habe mich selbst überfordert. Und daran bist du gescheitert? Nee, nicht gescheitert. Ich habe ja ein Studio gehabt, ich habe gearbeitet. Studio? Was für ein Studio? Foto. Ich habe Werbefotografie gemacht. Ach so, ne? Du warst eigen... ja. Selbstständig und hast ein Studio gehabt. Ja, hast du es immer noch im Moment? Wie bitte? Hast du es immer noch im Moment? Nein. Nein, habe ich nicht mehr. Mhm. Alles weg. Bist du verarmt? Ich bin letzten Endes verarmt, ja. Von was lebst du denn im Moment? Ja, Hartz IV und einfach eben Rente. Mhm. Hast du Familie? Beziehung? Nein. Du lebst also alleine? Eine eigene Familie habe ich nicht. Ich habe noch 2 Geschwister. Auch keine Kinder? Keine Kinder, nein. Wäre auch unzumutbar. Jetzt hast du gesagt, eine Überforderung. Das heißt, du hast zu hohe Ansprüche gehabt an dich und das Leben? Ich habe einfach eben richtig Gas gegeben. Immer wirklich so, ich will alles haben. Das. Nicht aggressiv, sondern ganz normal. Ich will alles haben. Aber dann hast du doch damals schon nach einigen Jahren, musst du doch schon bemerkt haben, irgendwie klappt das nicht und das Ganze kippt, sagen wir mal so nach 10 Jahren. 10 Jahre ist schon eine lange Zeit. Warum hat dich das nicht gewarnt, um die Notbremse zu ziehen? Ich habe die Warnung nicht verstanden. 30 Jahre lang nicht? Nee, ich habe das nicht verstanden. Ich habe das einfach nicht zusammengebracht. Wie viel Mal warst du in den 30 Jahren in einer Klinik? 7, 8, 9 Mal. Und da führt man nicht Gespräche dieser Art? Doch, aber das war für mich irgendwie so Kinderkram. Seit wann bist du denn jetzt aufgewacht? Jetzt, seitdem ich irgendwie eine eigene neue Wohnung habe und, wo alles irgendwie, wo ich mich einfach so dermaßen zusammenreißen muss. Weil du auch sehr einsam bist. Ich merke einfach, wie wahnsinnig schwer mir das fällt, einfach eine Ordnung in mein Leben zu schaffen. Das heißt, du bist jeden Tag, kämpfst du mit dir, nicht wieder zur Flasche zu greifen. Liegt das auch an der einen? Das gar nicht, sondern einfach nur das, was ich wahrnehme, das, was ich sehe jeden Tag. So, du musst da durch. Termine irgendwie machen. Und ich drehe immer durch irgendwie. Was für Termine machst du, wenn du nicht mehr arbeitest? Freunde treffen, muss zum Arzt gehen. Und ich bin permanent irgendwie in der Antwortschleife irgendwie drin. Ich muss irgendwie antworten. Antworten auf welche Frage? Ja, was ist mit dir los? Was passiert da? Und. Diese Frage stellst du dir selbst, die kommt nicht von außen. Die kommt nicht von außen, aber ich stelle mir vor, dass sie von außen kommt. Also völlig. Das ist ja ein Zustand, den du jetzt so beschreibst. Das ist ja der Klassiker geradezu für eine Therapie, für eine Psychotherapie, dass du dich mit ihr. Ja. Nur mich kriegst du nicht mehr irgendwie, was weiß ich, in eine Langzeittherapie. Ne? Die letzte, die ich da gemacht habe, da waren nur so, was weiß ich, das war mir einfach zu blöd. Naja, Herr Christoph, du weißt genau wie ich, es kommt darauf an, mit wem du es zu tun hast. Wenn du mit einem guten Typ zusammenarbeitest, den du respektierst, der klug ist. Genau das. So, genau das. Dann hast du eine Chance. Das ist die einzige Chance. Das ist wie eine Liebesbeziehung. Ja, eine gute partnerschaftliche Beziehung, natürlich. Nur so kann das funktionieren. Alles andere geht nicht. Du hast vor 6 Wochen das letzte Mal getrunken. Du hast vorhin aber gesagt, ich treffe mich mit Freunden. Das heißt, da sind schon noch, ist noch ein soziales Umfeld um dich herum. Ja, so ganz dürftig. Ganz, ganz wenig. Das heißt, ich habe es gerade schon ein paar Mal versucht zu fragen, es ist auch eine große Einsamkeit in deinem Leben. Ja, absolut. Ich habe eine solche Sehnsucht in meinem Leben, das kann man sich gar nicht vorstellen. Eine Sehnsucht nach? Nach Liebe. Wann hattest du die letzte Liebe? Ich war letztens im Puff, ne? Da habe ich eine Frau kennengelernt, die hat eine Ausstrahlung gehabt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Nur verlieb dich bloß nicht in eine Prostituierte. Na, das habe ich auch gedacht. Dann hast du das nächste Problem schon programmiert. Ja, habe ich, das habe ich jetzt an der Backe. Ah, du hast dich sogar ein bisschen verknallt in die. Nein, also die war einfach, die das alles hatte. Alles, was ich toll finde. Wie ist es denn eigentlich mit deinem Körper, wenn du 30 Jahre deinen Körper so malträtiert völlig hast? Völlig vernarbt. Vernarbt, wie meinst du? Ja, mit künstlichem Ausgang und mit... Ach, künstlichen Darmausgang? Ja, und... Das heißt, der Darm ist kaputt? Nee, jetzt nicht mehr. Jetzt ist er zurückgeführt also, worden. Was macht die Leber, was macht die Bauchspeicheldrüse, der Magen? Die Leber ist... Na, einfach Zirrhose, ne? Also, letzten Endes zum Sterben, ich warte nur drauf. Was hat dir denn dein Arzt erklärt, wie lange du mit dieser angeschlagenen Leber leben könntest? Nein, ich könnte steinalt werden damit. Ah, okay. Dann wollen wir noch nicht von Sterben sprechen. Mhm. Das heißt, ich meine, du hast jetzt 6 Wochen geschafft. Du hast es schon mal noch länger geschafft. Das ist ja schon mal... Ja, ich habe das schon mal 1,5 Jahre geschafft. Ist ja Wahnsinn. Und du bist jetzt auf einer Entwicklung, einem Bewusstseinsstand, wo dir völlig klar ist, welche fulminanten Fehler du in deinem Leben gemacht hast. Ich habe einfach... Also, wie soll ich das erklären? Da ist eine Frau, die ich sehr, sehr gerne mochte. Und die nimmt sich auf einmal das Leben. Mhm. Und da bin ich völlig weggefallen. Mhm. Ja. Fällst du in ein Loch, kannst du vergessen. Aber Christoph, ich möchte dir sagen, wenn man auch noch so viele Fehler begangen hat im Leben und noch so auf so einen Scherbenhaufen, auf einen ganz großen Scherbenhaufen zurückguckt, man kann immer wieder neu beginnen, auch du. Jeder Tag ist ein kleines Leben. Und diese Chance solltest du nutzen jetzt. Das hilft nichts, jetzt nach hinten zu schauen und zu sagen, wie furchtbar. Nein, ich gucke nicht nach hinten. Das war wirklich nach vorne. Nur eben, wenn du einfach in der Verantwortung bist. Wenn da einfach eben... Ich verstehe, was du meinst. Deswegen, also ich finde jetzt... Wenn da jemand irgendwie sagt, ich sag, soll ich vorbeikommen? Das sind 500 Kilometer. Ich lebe in Hamburg und das andere ist in Duisburg. Soll ich vorbeikommen? Nein, bitte nicht. Mhm. Und das als Wiederholung. Mhm. Mein Bruder hat dasselbe gemacht. Ne? Christoph, ich sehe nur eine einzige Chance. Die einzige Chance, nämlich erneut eine Psychotherapie zu versuchen. Mhm. Sich einen guten Menschen zu suchen. Die Mühe musst du dir machen. Ich glaube, das ist der einzige Weg für dich, raus aus dem Tunnel zu kommen, in dem du gehst. Ja, ich bin wirklich im Tunnel. Ja. Vielen Dank für den Ratschlag. Ja. Jetzt, okay. Pass auf, jetzt möchte ich aber trotzdem, dass meine Psychologin dich nochmal berät, wie was für eine Art von Therapie vielleicht gut wäre. Möchtest du, dass sie dich nochmal anruft? Ja, gerne. Gut, das ist heute Magdalena und die meldet sich gleich bei dir. Alles klar, vielen Dank. Von Herzen alles Gute, Christoph, ich drücke dir die Daumen. Ja, vielen Dank. War eine große Hilfe. Bis dann. Das hoffe ich sehr. Auf Wiederhören. Tschüss. So, meine Lieben, wir haben 1.37 Uhr. Und ich möchte euch gerne unser Thema sagen nächste Woche. Da bin ich sehr gespannt auf das Thema. Also ich bin gespannt auf eure Anrufe. Das Thema heißt fremde Mächte. Ich möchte sehr gerne mit Leuten sprechen, die gewollt oder ungewollt Kontakt haben zum Reich der Toten. Zu Außerirdischen, zu Dämonen, zu Engeln, zu Geistern oder irgendwie zu Göttern. Oder die zu etwas ganz Unerklärlichem und noch weitaus Geheimnisvollerem in irgendeiner Weise in Kontakt stehen. Also fremde Mächte, das ist das Thema nächste Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Ihr könnt euch gerne wie immer per Mail anmelden unter domian@wdr.de, gerne vor der Sendung anrufen, während der Sendung. Fremde Mächte, wer von euch hatte Kontakt zu Toten, Außerirdischen, Dämonen, Engeln, Geistern, Göttern, Gott, wie auch immer. Ich bin gespannt. Nächste Woche Mittwoch, von Mittwoch auf Donnerstag. Hier ist Susanne. Susanne ist 53. Guten Morgen, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, Susanne, ich freue mich, dass du da bist. Um was geht es bei dir? Ja, es geht um ein sehr belastendes Thema. Als alte Schwester von einer jungen Schwester, 45, die ist in der Psychiatrie. Moment, du hast eine alte Schwester und eine junge Schwester? Nein, ich bin die alte Schwester. Du bist die alte Schwester, okay. Ja. Und die junge ist in der... Bitte? Ja, erzähl mal weiter. Ja, und meine kleine Schwester mit 1,98 und die ist 45 Jahre jung, ist seit 10 Tagen in der Psychiatrie und ich habe da sehr Probleme mit, weil ich sowas ja nicht mag und nicht kenne. Warum ist sie in der Psychiatrie? Sie ist das Opfer, meint sie. Keiner hat sie lieb, keiner mag sie. Sie fühlt sich missverstanden von Gott und der Welt, wenn man es mal so sagen darf. Mhm. Und sie kann ihre Kindheit nicht vergessen, was sie mir immer vorwirft. Was ist denn in der Kindheit passiert? Ach, das Übliche eigentlich, wenn man so sagen darf, war Vater groß, Schläger, Säufer, Mutter Narzisst und auch Alkoholiker. Also, das war schon keine schöne Zeit für euch beiden. Wir sind zu dritt. Wir haben noch eine mittlere Schwester, okay, die ganz normal ist. Also für die, okay, aber das war dann für die Kinder nicht so ganz, ganz schön, wenn du nur die Stichworte gerade schon gebraucht hast. Ja, aber weißt du, die Kindheit ist ja nun mal mittlerweile vorbei. Wir sind ja alle kurz vor der Rente, ne? Das ist schön, wenn man das so sehen kann, wenn man das so. Aber manche Menschen sind gefangen in dieser Vergangenheit und können sich dagegen nicht wehren. Doch, man kann nicht dagegen wehren. Man muss da heutzutage Witze übermachen. Man muss das auch immer so. Auch ich bin ja selber Mutter und habe ja selber Kinder, die mir auf den Kopf spucken, wenn ich mal so sagen darf, von der Größe. Man muss das auch mal ein bisschen positiv sehen. Also jetzt ist deine Schwester in der Psychiatrie. Da kommt man nun nicht so leicht rein. Das heißt, es geht ihr schon richtig schlecht. Ja. Wie schlecht geht es ihr? Seit 30 Jahren geht es ihr schlecht. Also sie ist Opfer. Sie ist ja, du weißt ja gar nicht, wie furchtbar ihr Leben war. Du sagst das so ein bisschen zynisch. Ja. Sie hat einen Job, sie hat einen Mann, der sie liebt, sie hat eine schöne Wohnung. Aber du glaubst doch nicht, dass sie zum Spaß in die Psychiatrie geht? Nein, aber ich habe... Glaubst du, dass sie sich anstellt? Ja. Dass sie es übertreibt? Sie ist das Opfer. Also sie meint immer, also die hat mir geschrieben, wieso hast du mich nicht besucht? Wieso besuchst du mich nicht? Wieso kümmerst du dich nicht? Wieso? Wie ernst ist es denn in der Psychiatrie für sie? Wie schlecht geht es ihr? Ja, also meiner Meinung nach ist sie, sie ist ein Showmaster, wenn ich mal so ganz banal und vielleicht, die wird mich dafür hassen, aber so sehe ich das. Hast du Angst, dass sie sich was antun könnte? Ja. Ach, die Angst hast du schon? Habe ich schon, ja. Und du glaubst auch, dass sie das sogar tun würde? Ja. Dann ist es ja nun sehr ernst, wenn der Mensch das tut. Ja, und da habe ich persönlich kein Verständnis für, weil das Leben ist schön. Man muss das Beste aus jeder Situation machen. Ich gratuliere, Susanne, ich gratuliere dir zu deinen, bewundere oder beneide dich um deine Lebenseinstellung. Das Leben ist schön, man muss das Beste aus machen. Das ist ein Glück, eine Gnade, wenn du es so sehen kannst. Aber viele andere Menschen können das nicht so sehen, vielleicht deine Schwester auch nicht. Ich entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, aber das Leben ist nun mal kein Ponyhof und es hat uns niemand versprochen, dass es alles bei den Bordens ist oder bei der kleinen Farm. Entschuldige, die alten Serien, die kenne ich noch live. Entschuldige. Das Leben ist nun mal hart und ungerecht. Man muss das Beste draus machen. Ja, aber es gibt Menschen, die es einfach nicht können, die aus irgendwelchen Gründen vielleicht zu schwach sind, zu angeschlagen sind. Sie ist doch meine kleine Schwester. Das heißt ja nichts. Kann sie nur so sein. Wir haben doch ein Blut. Ja, was meinst du, welche Unterschiedlichkeiten es unter Geschwistern gibt? Ich glaube, Domian, wir sind uns auch äußerlich sehr ähnlich. Sie ist nun ganz zart und ich bin nur etwas kräftiger, um es mal ganz charmant auszudrücken. Ich glaube, aber wenn es ihr so schlecht geht und du sie so ansprichst, so wie du gerade mit mir sprichst, macht sie komplett zu und fühlt sich komplett unverstanden. Und ja, du wirst sie auch. Und du wirst sie nie erreichen. Nein, ich werde sie auch nicht erreichen. Weil du machst ja eigentlich machst du eher Vorwürfe. Lass sie doch einfach mal in Ruhe. Ja, du unterstellst ihr, dass sie sich anstellt. Du unterstellst ihr, dass sie das Leben nicht so gut auf die Reihe bekommt wie du, obwohl ihr doch das Gleiche erlebt habt. Ich suche auch seit 2 Jahren Arbeit und ich kriege keine. Trotzdem lasse ich mich nicht unterkriegen. Ja, vielleicht bist du ein anderer Typ und das ist sei glücklich, dass du so bist. Aber vielleicht ist sie irgendwie anders gestrickt. Das muss man ja auch hinnehmen. Wir sind beide Skorpione. Ja, komm. Schwamm drüber, was man für ein Skorpion ist oder was für ein Sternzeichen sind ganz wichtig. Ja. Mich interessieren keine Sternzeichen, mich interessieren Menschen. Wenn sie anders drauf ist, anders gestrickt ist, versuche sie doch ganz einfach erstmal so zu akzeptieren, wie sie ist. Ich glaube, entschuldige, wenn du seit 30 Jahren hörst, dass alles schlecht, alles mies, alles furchtbar ist. Irgendwann hast du auch mal die Nase voll und sagst, okay, Susanne, steh doch mal auf und werd doch mal erwachsen. Okay, dann mache ich einen Vorschlag. Das kann ich auch noch verstehen. Wenn du sagst, nach 30 Jahren kann ich das alles nicht mehr hören, dann geht man auf Distanz zu einer solchen Person. Ja, da hat man auch irgendwann mal die Schnut voll. Aber man macht der Person keine Vorwürfe mehr. Man geht einfach und lässt die Person in Ruhe. Wie nah ist denn euer Kontakt noch im Moment? Im Moment distanziere ich mich, weil ich das einfach nicht mehr aushalte. Was heißt im Moment? Seit wann distanzierst du dich? Seit einem halben Jahr. Naja, nach 30 Jahren ist das noch sehr kurz. Ja, aber dann ich bin die Böse und lebe in der Vergangenheit. Das hast du ja früher schon gemacht. Wenn du ja zu viel wurdest, hast du gesagt, dann gehe ich auf Distanz, bla bla bla. Und dann habe ich ihr erklärt, Ulrike, nun hör doch mal zu. Und dann war ich ja gleich wieder die Böse, die große Böse. Ich bin ja auch Vaters Tochter. Na, Mama. Ja, das sind die klassischen Familienrangeleien. Ja. Es ist jetzt schade, dass wir Ulrike, so heißt sie, ne? Dass wir Ulrike nicht, dass wir sie nicht als Gegenrede hören können. Das wäre natürlich interessant, was sie sagt. Aber sie sagt was ganz anderes. Was sagt denn die andere Schwester? Die mittlere Schwester, mit der habe ich ja auch keinen Kontakt mehr, weil ich mich mit der gestritten habe um Diele. Um was? Ulrike. Wir nennen sie Diele seit 30, 40 Jahren. Achso, und die andere Schwester steht mehr auf der Seite von Diele. Ja. Ah. Ich bin immer, ich weiß, bei uns war das in der Familie so, meine beiden Schwestern waren bei meiner Mutter und ich war immer bei meinem Vater. Also wir haben immer so, waren immer geteilt. Ich bin genauso ein Versager wie mein Vater und die anderen beiden sind genauso gut wie ihre Mutter. Ich glaube, dass es familiäre Verstrickungen, Verknäulungen gibt. Ja, das ist ganz kompliziert. Das ist ein abendfüllendes Thema. Ja, ich weiß, das hat jeder fast in seiner Familie. Und ich glaube, dass einfach die Lösung ist, zu gehen. So habe ich das auch gemacht in meiner Familie. Wo es dann irgendwo, ich merkte, da kann man nicht mehr diskutieren, man verletzt sich nur gegenseitig, dann geht man. Ich finde, das ist das Souveränste und Klügste, was man machen kann, dass man sich einfach zurückzieht. Und ja, genau. Und das meine ich nämlich auch. Und ja, dann mach es doch. Heißt es immer, ich bin kalt. Ja, okay, gut, dann wirst du das auch noch ein paar Mal aushalten, aber dann, wenn kein Kontakt mehr da ist, dann ist halt kein Kontakt mehr da. Ja, dann ist Banane Zitrone, ne? Bitte? Banane, Zitrone, ne? Wie war das noch, ne? Banane, Zitrone. Ist immer kein Ponyhof. Ja. Also ich würde mich an einer Stelle einfach zurückziehen. Wenn du damit nicht klarkommst, wie auch immer, dann ist das kein Thema. Zieh dich zurück, dann wirst du noch ein paar Mal ein paar Vorwürfe kriegen, aber dann ist auch gut. Genau, das sehe ich nämlich auch so. Aber greif sie nicht mehr an. Das bringt das Ganze immer wieder in eine Aufwallung und bedenke ein, Susanne. Das möchte ich noch sagen. Bei, egal, was für eine Entscheidung du triffst, fälle eine Entscheidung, mit der du auch später, je nachdem, was passiert, wenn deine Schwester vielleicht irgendwann nicht mehr lebt, dass du mit dieser Entscheidung klarkommst. Komm ich. Okay, dann ist die Sache klar. Okay? Ja, ich bedanke mich. Sehr gerne. Alles Gute, Susanne. Ja, noch eine schöne Sendung und überhaupt, ne? Dankeschön. Gute Nacht. Ja, Dito. Tschüss. Okay, ciao. Uli ist hier. Uli ist 61. Nee, 63. Hallo, Uli. Ja, hallo. Ach, eine Frau. Ja. Ich hatte jetzt einen Mann erwartet. Nein, Eine Frau, Uli. Jawohl. Ja, Domian, erstmal wollte ich dem Mädel auch gratulieren, die bei dir angerufen hat. Du warst am Montag auch dabei und hast es gehört. Ja, ich war auch. Ich höre oft deine Sendung. Ja. Und ihr alles Gute wünschen und du hast ja schon vorweggenommen, dass er nach Hause durfte, nicht? Ja, ein paar Stunden, immerhin, da freuen wir uns alle für sie. Ja, da freue ich mich auch. Ja. Und ja, zu meinem Thema heute zum 3. Oktober, Nationalfeiertag. Tag der Einheit, wollte ich bloß nochmal eine kleine Geschichte zum Guten geben. Gerne. Wir hatten wir waren Arbeitskollegen im Krankenhaus. Wir waren vier Pärchen zu DDR-Zeiten, die immer gefeiert haben und ein paar haben, wie gesagt, im Krankenhaus gearbeitet und die anderen haben eben in anderen Betrieben gearbeitet. Und man hat sich immer getroffen zu feiern und so weiter und so fort. Mhm. Und dann eines Tages hieß es dann im Kreis, dass einer von den vier, von den Männern zur Staatssicherheit geht. Ne? Ach du je. Ja. Das war durchgesickert. Das war ja kein Problem. Kann ja jeder machen, was er will eigentlich. Mhm. Und ich meine, es ging ja auch ums Geld bei Ihnen. Sie In dem Moment, wo man das dann erfährt, ist man doch völlig gehemmt, sich zu unterhalten in dem Kreis, wo er dabei ist. Naja, also ich muss sagen, ich habe das jetzt nicht, oder wir haben das nicht so ernst genommen eigentlich. Wie habt ihr das überhaupt erfahren, dass er bei der Stasi... Er hat uns das erzählt bei einer Feier. Im besoffenen Kopf. Dann zur Staatssicherheit, dass er im Krankenhaus aufhört und zur Staatssicherheit geht und so weiter. Ne? Mhm, und ja, das haben wir halt akzeptiert und damit hat sich das Ding für uns erledigt. Wir waren aber trotzdem noch Freunde und bis zur Wende. Dann wurde er ja entlassen, kam heulend wieder zurück ins Krankenhaus. Dann wurde wieder im Krankenhaus, wurden dann alle entlassen, die bei der Staatssicherheit waren, inoffiziell und offiziell. Da hat man dann erstmal geguckt, wer da alles dabei war. Zum Beispiel die Stationsschwester, mit der man sich gut verstanden hat, oder mit anderen Personen, mit denen man sich gut verstanden hat, wo man es eigentlich nie gedacht hat. Das war so diese Heimlichkeiten. Und jedenfalls dieser Pfleger oder Ex-Pfleger dann wurde dann auch entlassen, hat sich dann scheiden lassen von seiner Frau, ist weggezogen. Und dann hörte ich dann bloß mal, weil die Kinder noch im Kontakt sind, dass er ein Geschäftsmann geworden ist. Ah, und wahrscheinlich die Kohle macht und heute ein Kapitalist ist. Genau. Wie so viele von der Staatssicherheit zum Kapitalist. Wie so viele von denen. Richtig. Ja. Von einer von vielen, den man auch nicht bestraft hat. Ja. Wir wussten, dass er hier in der Stadt, wo wir wohnen, Leute auch abgeholt hat, dann kurz vor der Wende, die dann nach dem Westen wischen wollten. Das hat man aber alles erst nachhinein erfahren gekriegt. Ne? Ist denn irgendwas rausgekommen, was er so aus eurem eher privaten Zirkel weitergegeben das hat? Das nicht. Also ich habe dann auch meine Akte angefordert und hatte ihn dann mal angerufen. Der eine Junge von ihm ist mit meinem Kind hier noch befreundet. Der hat auch drei Söhne, die sind, der eine ist mit meinem Sohn in die Schule gegangen. Und die sind heute noch befreundet. Die Kinder können ja nichts dafür, ne? Aber du hast ihn angerufen später. Ich habe ihn einmal angerufen, habe gefragt, hey, wie geht's und so. Und ja, nee. Und dann sagt er, er will mit all dem nichts mehr zu tun haben. Natürlich. Und mit uns auch nicht. Ja. Jetzt schämt er sich. Nee. Arrogant geworden. Oder arrogant geworden. Er verkehrt arrogant jetzt in anderen Kreisen. Arrogant geworden und überheblich. Ja. Ja, und das ist eigentlich so, was mich so unwahrscheinlich ärgert. Wir haben so viel zusammen gemacht in den jungen Jahren. Ne? Und ich meine, wir haben uns inzwischen auch ein kleines Häuschen gekauft, davon abgesehen. Aber er muss ja ein wunderschönes Haus haben mit Pool und allem drum und dran, mit allen Schikanen. Man kann sich das ja man kann sich das wirklich nicht vorstellen. Und das sind alles so Sachen, wo ich mir sage, da hat doch irgendjemand was falsch gemacht, dass man diese Leute nicht zur Rechenschaft dann gezogen hat. Ja, man hat ja viele zur Rechenschaft gezogen. Ja, es gab eine ganze Behörde, die sich damit beschäftigt hat. Ich denke mir mal, dass die Leute, die ja dort abgeholt haben, die hätten sich vielleicht auch wehren müssen und hätten den vielleicht auch anzeigen müssen oder wie auch immer. Ich weiß jetzt nicht, was man alles machen kann. Also vieles Unrecht bleibt ungesühnt. Ne? Bleibt unversöhnt. Ne? Das ist so. Das ist so. Wollen wir froh sein, dass wir nicht mehr in einem Spitzenstaat leben? Wie siehst du denn jetzt die Entwicklung der letzten 25 Jahre? Wie ich die sehe, ja, für uns, wir sind so, sagen wir mal, Mittelstand. Die gesundheitlichen, also Gesundheitswesen lässt sehr, sehr, sehr, sehr zu wünschen übrig. In allen, also ich habe ja selber gearbeitet und ich habe auch gesehen, wo ich selber im Krankenhaus lag, ich bin an beiden Knien operiert worden, wie dort mit der Hygiene umgegangen wird, ist die Katastrophe. Also du denkst, es gibt noch einiges zu tun. Gibt einiges zu tun, ja. Und auch. Aber ich höre schon, aber ich denke schon, dass Rentenanträge, alles, was man so machen musste, weil ich nicht mehr arbeiten konnte und wie ich abgefertigt wurde nach 40 Jahren Arbeit. Ich wünsche es niemanden. Gut, solche Sachen kennen wir ja alle. Aber wir wollen über das Ganze an sich, wollen wir sehr froh sein und sehr glücklich sein, dass ohne Blutvergießen dieses Land wieder zusammengekommen ist. Und ich muss sagen, ich habe auch ganz tolle Freunde kennengelernt, die in der Pfalz wohnen, mit denen man ganz toll zurecht, also uralte Freunde. Sehr gut. Liebe Uli, das ist schön, dass du zum 3. Oktober angerufen hast und ein bisschen was erzählt hast von früher. Ja. Vielen Dank dafür und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir auch alles Gute, Domian, und deine Sendung ist wirklich einwandfrei. Ich frage mich bloß, wie du das alles verkraftest. Ja. Die ganzen Sorgen von den Leuten, die zu dir reinkommen. Wir hören hier ja auch so viele tolle Leute und so viele tolle Geschichten und so viel. Das macht das. Manchmal sind sie ein bisschen lustig, aber meist traurig. Und ich finde es schön, wenn ein Ansprechpartner da ist, der das anhört. Ich hoffe, dass deine Sendung dann einen Nachfolger findet. Ja. Liebe Uli, danke schön und alles Gute wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir auch alles. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ein Beitrag zur aktuellen Lage. 3. Oktober. Gisela ist hier. Gisela ist 90 Jahre. Guten Morgen. Ach du liebe Zeit. Hallo. Domian, bist du da? Ja, ich bin es. Liebe Gisela, du musst den Ton vom Fernseher. Den Ton vom Fernseher. Domian, ich habe kein Anliegen und du sollst mir auch nicht helfen. Ja. Liebe Gisela, bitte den Ton ganz abstellen vom Fernseher oder vom Radio. Ist so besser? Viel besser. Ja. So, leg los. Ich habe kein besonderes Anliegen und trotzdem. Hallo? Ich glaube, die Gisela ist noch da, aber sie hat irgendwo einen falschen Knopf. Das klappt ja nicht. Ja, doch, jetzt höre ich dich wieder. Du hast kein besonderes Anliegen, aber... Nein. Ich habe auch nie um Rat gefragt bei dir. Ja. Und trotzdem hast du mir x-mal geholfen. Ach. Ich höre deine Sendung ja schon seit Jahren, denn ich bin auch eine Nachteule. Ja. Ich bin so begeistert und das hat mir auch geholfen, wie du an die Probleme rangehst, wie du hinterfragst. Auch vorhin, die eine, die so ein bisschen aggressiv war mit der Schwester, und wie du das anfasst. Und das wollte ich dir seit Jahren wollte ich das immer schon mal loswerden. Das aber und nett. Heute habe ich einfach versucht am Telefon und bups, hatte ich die Verbindung. Ja, das ein ja Anruf. Und dann wirst du ja auch ein Abschiedskonzert oder sonst was geben in Essen, in der Lichtburg. Ja, kein Abschiedskonzert, das ist die Premierenfeier zum Film. Habe ich inzwischen erfahren. Genau, ja. Und da war ich ganz bedreppelt. Ich bin nämlich in Essen groß geworden. Ich bin erst nach Bremen gekommen in 1960. Ich habe in der Lichtburg habe ich meine ersten Tanzschritte gemacht. Ach, guck mal. Und den Nachfolger von Caruso habe ich da gehört in meinem langen Leben. Da werde ich an dich denken, wenn ich da auftrete in der Lichtburg. Und ich bin gar nicht so ein Bildesammler, aber wenn du mir ein Autogramm schickst, dann wäre ich sehr dankbar. Das mache ich sehr, sehr gerne. Und ich freue mich über das Kompliment einer erfahrenen... Ja, ich habe ganz viel gelernt, wo ich vielleicht sonst die Hände über den Kopf zusammengeschlagen hätte vor den Problemen und so. Jetzt hinterfrage ich auch. Das ehrt mich sehr, dass eine 90-jährige Dame das zu mir sagt. Ich freue mich sehr darüber. Ja. Liebe Gisela, damit wir dir das Autogramm schicken... Ja, und dass mir das so geklappt ist. Ja. Auf Anhieb, ein Anruf und tschüss und alles Liebe. So, du legst auf und wir melden uns gleich nochmal. Ja, danke schön. Danke. Alles Liebe. Tschüss. Danke. Ciao. Das ist ja doll. Die Gisela. Mann, oh Mann. So, ihr Lieben, das war's für heute und für diese Woche in der Technik. Heute Dennis Eickmeier. Ich sag euch nochmal, ein paar Sekunden haben wir noch. Unser Thema nächste Woche, das heißt fremde Mächte in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag. Und ich möchte gerne mit Menschen sprechen, die gewollt oder ungewollt Kontakt haben zum Reich der Toten, zu Außerirdischen, zu Dämonen, Engeln, Geistern oder auch Göttern. Ihr könnt euch hier immer per Mail anmelden. Jetzt wünsche ich euch erstmal ein schönes Wochenende. Wir sehen und hören uns wieder in der Nacht von Montag auf Dienstag. Nein, doch, von Montag auf Dienstag. Tschüss.